en haut du cratère, observons les lumières des échauffements, ravissent les amants, le désir et le manque alimentent cette danse d'amants qui se mentent. Si bien positionnés, ne pourront s'empêcher. D'une voix brûlante, comment séduire sans tout ce que tu as dévoré de moi avant. Das waren François and the Atlas Mountains. Die waren im letzten Jahr unterwegs in Afrika und haben dort mit lokalen Musikern und Musikerinnen was eingespielt. Hier, glaube ich, Aufnahmen, die in Burkina Faso entstanden sind. Auf der EP L'Homme Tranquille gibt es 4 Songs davon zu hören. Und Vulkan, der gerade eben, den wir hier ja beim Sunday Service hörten von François and the Atlas Mountains. Der Sunday Service hat noch Musik für euch. In der letzten Stunde von Cass Coombs. Dann ist Atari Teenage Riot, sind dabei Asaf Avidan. Es gibt tollen Pop von Father John Misty. Und ja, meine Nase wird immer zuer. So eine, langsam zieht so eine Erkältung hoch. Passend hier, das ist gerade am Mikro passiert. Ja, und weiter geht's musikalisch mit Boxed In. Inspiration comes from the most unfamiliar places. Boxed In hörten wir mit dem Song Mystery. Hinter Boxed In verbirgt sich der Produzent und Songschreiber Ollie Basten, der hier auf seinem gleichnamigen Debütalbum Boxed In betitelt wirklich ziemlich gute Arbeit abgeliefert hat. Schöne Platte mit guten Songs und guten Momenten. Asaf Avidan ist ein Sänger aus Israel, der ja schon in diversen Bands vorher spielte und auch schon so einige Soloplatten veröffentlicht hat und auch schon diverse Chartplatzierungen aufweisen kann. Zumindest in Israel war des Öfteren wohl auf Platz 1. Jetzt gibt es eine neue Platte, Gold Shadow betitelt, und die Musik darauf klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Adele und James Bond Soundtracks, die so ein bisschen nach 50er, 60er Big Band Sound klingen möchte. Hier hören wir ihn, Asaf Avidan, mit Over My Head. Vor allen Dingen die Stimme von Asaf Avidan finde ich doch ziemlich beeindruckend. Falsettgesang auf der einen Seite und dann wieder ganz tiefe Stimmlagen auf der anderen Seite. Das macht er schon ziemlich gut. Vor allen Dingen klingt er wirklich nicht, als ob er männlich wäre. Aber ich meine, das ist ja wahrscheinlich sowieso eine Scheißdiskussion, die man gar nicht erst starten sollte. Asaf Avidan, auf jeden Fall ein Sänger, wo ich echt denken würde, naja, ziemlich kommerziell gemacht das Ganze, aber irgendwie auch ziemlich gut, muss ich zugeben. Ich habe da ein paar Mal reingehört in diese Platte und sie lässt einen irgendwie dann doch nicht los, wo man dann doch vielleicht zwei, drei Mal mehr hin muss, um da so ein bisschen mitzukriegen, was dort passiert, und das ist schon echt gar nicht so schlecht. Übrigens aufgewachsen nicht unbedingt in Israel, sondern in Jamaika, weil seine Eltern Botschafter oder Diplomaten waren in Jamaika und so ein bisschen rumgekommen und auch musikalisch, glaube ich, sehr vielseitig unterwegs. Hier haben wir nochmal einen Song von Asaf Avidan von seinem Album Gold Shadow. Der Song heißt These Words You Want to Hear. Don't you think it's time you get on over that? Don't you think you had enough? I mean, a fancy way of looking grim all through the day and night. Is something wrong, my dear? Have I said it way too clear? Then let me whisper in your ear. All these words I know are wrong, but for the sake of writing song, here is what I guess you wanna hear. Somewhere up there, the sky is blue. Oh yeah. Somewhere out there, there's something new to do. Somebody loves you. Somebody loves you. La la. On every shadow of regret that's lurking in proximity to what you think your life should be. But if you close your eyes, you'll see there is nothing for you here. Still the only words you wanna hear are somewhere. It's condescending and it's sad. You're not the only one that's had a life like this. I'm sorry, dear, but it's what everybody wants to hear. These words you want to hear. Asaf Avidan hörten wir, der Song von seinem Album Gold Shadow. Und er war auch mal im Fernsehen tätig als Synchronsprecher für Die Schlümpfe. Da passt die Stimme sicherlich auch ziemlich gut für. Als nächstes hier geht's weiter beim Sunday Service mit Gas Coombs. Und ja, mehr zu dem Herren aus England nach diesem Song. There's a body. Guess Coombs hörten wir mit seinem Song Detroit. Guess Coombs hat früher mal bei einer Band namens Supergrass mitgemacht, die kennt ihr vielleicht noch. Das war so 94, als die Band bekannt wurde im Rahmen von diesem ganzen Britpop-Hype, den es damals gab aus England. Hatten einige Hits, zum Beispiel All Right oder Caught by the Fuzz, die wirklich ziemlich großartig waren. Die drei Jungs sahen auch total cool aus, hatten so Backenbärte, die so ein bisschen aussahen wie die Darsteller in dem Film Planet der Affen. Und ja, das haben sie auch ziemlich gut kultiviert, das Ganze. Die Band hat sich aufgelöst 2010 und Guess Coombs macht seitdem Solo-Musik. Matador heißt sein aktuelles Album. Und eben gerade hörten wir Detroit, hier ein weiterer Song von ihm, Needle's Eye. Sunday Service und das gerade eben war Father John Misty. Dann da verbirgt sich Josh Tillman, den man auch kennt als ehemaliges Mitglied von den Fleet Foxes. Und musikalisch war der Song gerade eben Chateau Lobby No. 4 auch gar nicht so weit weg bezüglich, zumindest was den Gesang betrifft. Ansonsten natürlich schon ein bisschen mehr, sage ich mal, arrangiert das Ganze mit Bläsern und Orchester und ich weiß nicht alles, was noch dazu gehört, wenn es nicht, wenn es überhaupt, sage ich mal, Orchester war und nicht irgendwelche Computergeschichten, die dazu gespielt wurden. Das Ganze vom Album I Love You Teddy Bear, nicht Teddy Bear, Honey Bear, also der Honigbär ist hier derjenige, der geliebt wird von Josh Tillman alias Father John Misty und dieses Werk hier ist Album der Woche beim Sunday Service. Wir hören hier gleich nochmal den nächsten Song. Thank you. moments at a time. Doesn't take half that long for men about town to forget what's mine. Now my genius can't drink in silence. She's gotta listen to your tired ass lines. Oh, I know it's hard to believe a good-hearted woman could have a body that make your daddy cry. Why the long face jerk off, your chance has been taken. Good one. You may think like an animal if you try that cat and mouse shit, you'll get bitten. Keep Father John Misty hörten wir mit Nothing Good Ever Happens at the Goddamn Thirsty Crow. Und zu diesem Album I Love You Honeybear gibt es auch so eine kleine Anleitung, Exercises for Listening, also was man machen soll, wenn man diese Platte hört. Wahrscheinlich um diesen Gemütszustand zu kommen, um dem es hier Josh Tillman alias Father John Misty geht. Bei dem Song gerade eben zum Beispiel ist die Anleitung, also Supplies, was man braucht. A lot of uppers, a lot of alcohol, isolation, two continents, a nearly non-existent market for Fear Fun. Das ist sein erstes Album gewesen vor, weiß ich gar nicht, erschien 2 Jahren oder sowas. In Germany, a promotional tour for Fear Fun in Germany, a bar und so weiter und so fort. Und es geht natürlich um die Trennung von einer Frau, die der Gute hier, durchexerzieren musste. Wie sagt man? Genau, so ungefähr. Ganz nett gemacht, das Ganze. Und vor allen Dingen natürlich die Musik zählt hier bei Father John Misty beim neuesten Album. Ich finde es auf jeden Fall besser als sein erstes Vierfahren. Das ist so ein bisschen bei mir, sag ich mal, schon wahrgenommen worden, aber jetzt nicht irgendwie so als herausstechendes Album. Klar, die Fleet Foxes, wo er noch dabei war, waren wahrscheinlich die besten Fleet Foxes ever. Und er hat sich schon ziemlich emanzipiert von seiner alten Band und vor allen Dingen, was die Arrangements angeht auf diesem neuesten Album I Love You Honeybear. Die sind ziemlich großartig. Das geht manchmal wirklich an den großen Scott Walker zum Beispiel heran. Und deshalb ist dieses Album hier auch Platte der Woche beim Sunday Service. Der nächste Song, den sollte man ziemlich laut hören, auch wenn es nach Josh Tillman persönlich geht, The Ideal Husband. Julian, he's gonna take my fire. Proceeded to drive home wasted. More things to win over siblings. I've said awful things, such awful things. And now it's out. And now it's out. hurting people that I love. Sleeping till two, then doing shit. Just stay in bed and lay the lie about it. Obsessing over grain, yeah. Knowing just what people wanna hear. Binging on under the tension. I've said awful things, such awful things. Das war Father John Misty mit The Ideal Husband. Das Ganze vom Album I Love You, Honey Bear. Und das ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Dazu auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Dort auch die Playlist zum Nachlesen, Plattenkritiken, Konzerttipps und so weiter und so fort. Gerne mal euch anschauen, sundayservice.de. Es geht weiter mit Atari Teenage Riot. Die Band um Alec Empire, auch schon seit den 90er Jahren im Geschäft, sind an einer neuen Platte zurück. Reset heißt diese. Reset in diesem Fall auch wirklich mal auf Null stellen. Alles, was man vorher vielleicht gemacht hat und nochmal von vorne anfangen können, das wäre wahrscheinlich für Alec Empire gar nicht so verkehrt. Nach ja, vielen, sag ich mal, auch bandinternen Geschichten, Todesfällen und so weiter und so fort. Vom Album Reset hier. Death Machine, Atari Teenage Riot. Don't act like you don't know, like you- corruption, misplaced priorities, killing for iPads, government laws on who we can love, innocent kids gone down in the park, fuck the police and their lies in the dark, injustice and it's just us, so we must get close, no hue, no chroma, can't find a digital coma, so we can see change. Whoever knew from the school face view, lost without a clue how we can still make do. Could you believe? Was für ein musikalischer Bastard. Das waren Lucille, die Band kommt. Auch aus Israel, aus Tel Aviv, nochmal eine Band aus dem, wie sagt man, Mittleren Osten sozusagen hier beim Sunday Service. Und ja, Lucille haben gerade eben ihr gleichnamiges Album veröffentlicht. Darauf gibt es auf der einen Seite Hip-Hop-Beats, die hier zu hören waren. Dann ziemlich soulige und funkige Bläser dabei. Auch die Stimme der Sängerin geht so ein bisschen in diese Richtung. Die Band ist zu acht unterwegs, wenn sie auf der Bühne live auftreten. Und ja, ziemlich spannend gemacht. Dieser Song hier, Pull Through, von ihrem gleichnamigen Debütalbum Lucille, die Band aus Tel Aviv. Der nächste Herr ist ein alter Bekannter, David Lowery, früher mitgemacht bei Kemper van Beethoven. Cracker ist ein anderes Projekt von ihm und da gab es gerade eine neue Platte, Berkeley to Bakersfield, betitelt. Davon hier der Song Almond Grove. But he didn't come back. Gonna see him now. Das waren Cracker mit ihrem Song Almond Grove. Cracker wurden auch schon vor mehr als 20 Jahren gegründet von David Lowery, auch Sänger, wie gesagt, von Kemper van Beethoven. Und als zweiter im Bunde ist hier der Gitarrist Johnny Hickman dabei. Und 20 Jahre Musik. Das 10. Album ist gerade erschienen. Berkeley to Bakersfield betitelt. Und von Abnutzungserscheinung keine Spur hier bei den beiden Herren. Das soll dir mal einer nachmachen. Der Sunday Service neigt sich dem Ende entgegen. Ein Song habe ich noch, aber vorher sage ich Tschüss und bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, nächste Woche. Letzter Song kommt von einem gewissen Jill Hockman. Der kommt aus Johannesburg, also aus Südafrika. Sein Album Dolores ist dort schon erschienen, letztes Jahr im Frühjahr. Und hierzulande kommt das Ganze gerade eben erst jetzt raus, Januar, Februar. Und er ist so ein typischer Singer-Songwriter, hat auch schon Musik gemacht für Filme, für Dokumentarfilme. Und von seinem Album Dolores hier der Titelsong Jill Hackman für euch als Rauschmeißer. I suppose it needs some love.